El síndrome de las palabras. Bist du allein von allen Freunden verlassen, dann geh in die Stadt. La creme de la creme. Lo mejor de lo peor.